er will mich. Faust. Du sollst leben. Margarete. Gericht Gottes, dir hab ich mich übergeben. Mephistopheles zu Faust. Komm, komm, ich lasse dich mit ihr im Stich. Margarete. Dein bin ich, Vater, rette mich. Ihr Engel, ihr heiligen Scharen, lagert euch umher, mich zu bewahren. Heinrich, mir graut's vor dir. Mephistopheles. Sie ist gerichtet. Stimme von oben. Ist gerettet. Mephistopheles zu Faust. Her zu mir. Verschwindet mit Faust. Stimme von innen verhallend. Heinrich, Heinrich. Ende von Kerker und Ende von Faust, der Tragödie erster Teil, von Johann Wolfgang von Goethe.